Deutschlandfunk, Soundcheck. Guten Abend. Die Sendung, der heutige Soundcheck, der heißt Original und Fälschung. Es ist relativ einfach. Es handelt sich um eine Sendung, in der Sie zwei Stunden lang Coverversionen bzw. Originale hören werden. Coverversionen von Songs, von bekannten Songs und Originale von bekannten und vielleicht manchmal auch unbekannten Songs, aber in der Regel werden sie bekannt sein. Der Hintergrund ist relativ einfach, was zum Beispiel veranlasst Shaggy, einen Song mit dem Titel Angel aufzunehmen, eine alte Komposition von Steve Miller, oder warum nimmt Wycliffe Jean den Pink Floyd Song Wish You Were Here auf? Ich weiß es nicht genau, entweder ist es Geldschneiderei oder schnelles Geld und schnelle Geldmacherei, oder es ist tatsächlich das Interesse an der Vergangenheit und an dem alten Lied. Die Auswahl ist willkürlich. Wo fängt man an? Man kann bei alten Bluesnummern anfangen, bei Songs, die Robert Johnson geschrieben hat und sich dann bis heute durch die Zeit finden. Man kann mit Country-Songs anfangen, mit Songs, die meinetwegen Hank Williams geschrieben hat und die immer noch gesungen werden. Man kann mit Elvis anfangen. Seine ersten beiden Lieder waren halt auch nicht von ihm. Blue Moon of Kentucky war von Bill Monroe und That's All Right, das ist bekannter, war von Arthur Big Boy Crudup. Und beide sind auch nicht etwa im Jahre 1954, als Elvis sie sang, entstanden, sondern viele, viele Jahre vorher, auf jeden Fall im Jahrzehnt vorher. Wir fangen an mit einem Song, der noch ein bisschen älter ist im Original, der komponiert worden ist von Kurt Weill und Bert Brecht. Und der Song, naja, der geht halt eben so. Oh, the shark, babe, has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bite with its teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never, never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. Eek! And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight, dear. Five will get you 10, old Mackey's back in town. Not to hear about Louis Miller, he disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Yes, yeah, Sue Tawdry, ooh, Miss Lottie and Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe, now that Maggie's back in town. I said, Jenny Diver, whoa, Sue Tawdry, look out to Miss Lottie Lenya and old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe, not that Maggie's back in town. Mac the Knife oder auch Mackie Messer, Kurt Weill, Bert Brecht, im Original wohl von Lotte Lenya in der Drei-Groschen-Oper gesungen. Und Bobby Darin, das ist der gewesen, der den Song eben interpretiert hat. Der hat sogar, wenn Sie zugehört haben, Lotte Lenya erwähnt, ein Song aus dem Jahr 1959, einer dieser Lieder, die immer wieder gesungen worden sind von Ella Fitzgerald, von Frank Sinatra und letztlich erst von Robbie Williams auf dessen letzter CD, auf einer dieser CDs, wo Musiker sich dazu entschließen, nur Songs von anderen aufzunehmen. Und auch da eben, wie gesagt, singt Robbie Williams Mac the Knife. Bobby Darin, 1959. Bobby Darin war ein großartiger Sänger, der einige Hits hatte, der sogar so viele Hits hatte, dass Jerry Lee Lewis, der zu dieser Zeit keine Hits hatte, und zwar einfach deshalb, weil er unbedingt seine 13-jährige Cousine heiraten musste und das von der Öffentlichkeit nicht gutiert worden ist, dass also Jerry Lee Lewis mal gesagt hat, es gibt nur noch Bobbys, Bobby V, Bobby Vinton, Bobby Darin. Bobby Darin war bis in die 60er, bis in die Mitte der 60er Jahre erfolgreich und dann hat er einfach keine Lust mehr gehabt und hat sich aus dem Showgeschäft, er war mehr ein Entertainer als ein Sänger, hat sich aus dem Showgeschäft also dann zurückgezogen. So, nun sind wir bei Elvis und zwar bei einem seiner großen Hits, die er natürlich nicht geschrieben hat, obwohl er bei diesem Song und auch bei dem, der dann kommt, als Autor mit aufgeführt worden ist. Das hat man mit Elvis öfter gemacht. Der Hintergrund ist der gewesen natürlich, dass man sich die Tantiemen sichern wollte. Ob nun sein Manager, Colonel Parker oder Elvis selbst, das weiß ich nicht so genau. Aber es gibt eben einige Songs, da steht dahinter so und so und eben Elvis Presley. Einer, der viele Songs für Elvis geschrieben hat, eben den, den wir gleich hören werden, das ist Otis Blackwell gewesen. Otis Blackwell war ein Schwarzer, lebte wie Elvis auch in Memphis, Tennessee und ist vor etwa einem Jahr gestorben. Otis Blackwell hat zum Beispiel geschrieben Fever. Er hat geschrieben Great Balls of Fire, ein Song von erwähntem Jerry Lee Lewis. Searching hat er geschrieben. Er hat geschrieben Hey Little Girl, Breathless, ein weiterer Song für Jerry Lee Lewis. Handyman, Return to Sender, One Broken Heart for Sale. Und Great Balls of Fire, wenn ich den noch nicht erwähnt haben sollte. Und eben auch für Elvis, All Shook Up. Aber Otis Blackwell hat diesen Song auch mal selbst gesungen. Also, Otis Blackwell mit dem Original, wenn man so will, von All Shook Up. Yeah. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a forest tree. My friends say I might get the wildest bug. I'm in love. I'm all shook up. My hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Well, now please don't ask what's on my mind. I'm a little mixed up, but I'm a feeling fine. When I'm with a girl that I love best, my heart beats so it scares me to death. She took my hand, won't you like her? My lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. I'm all sugar. Feeling fine when I'm near a girl that I love the best. My heart beats so it scares me to death. man, woman, she like her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love, I'm all sugar. So it scares me to death. She touched my hand. She like God. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say she's my buttercup. I'm in love. I'm all sugar. Gab Otis Blackwell von ihm geschrieben und für Elvis Presley ist es ein Hit gewesen. Wir bleiben für einen Song bei Otis Blackwell. Ein Song, den ich eben nicht erwähnt habe und auch bei diesem Song steht hinter Otis Blackwell wieder der Name Elvis Presley, obwohl Elvis mit diesem Song als Autor auch wiederum nichts zu tun hatte. Auch dieser Song war ein großer, großer Hit für Elvis und im Jahr 1974 war es Billy Swan, der ihn gecovert hat, allerdings ein bisschen anders. Die Tochter von Billy Swan, die arbeitet übrigens in den alten Sun-Studios und macht dort Führungen in Memphis, Tennessee. Billy Swan selbst, mittlerweile 60 wohl, lebt in Los Angeles. Der Song, der von Billy Swan dort gesungen wurde, auf dieser LP von 1974, wurde von ihm deshalb gesungen, weil Elvis wiederum I Can't Help gecovert hat. I Can't Help, der Song, den Billy Swan geschrieben hat. Gut, der Song, den ich meine, den Billy Swan gleich singen wird, der heißt Don't Be Cruel. A heart that's true. to a heart that's true. Don't be cruel. To a heart that's true. Well, let's walk up to the preacher. And let us say I do. Then you know you'll have me. And I know I'll have you too. Don't be cruel. Billy Swan und Don't Be Cruel, geschrieben von Otis Blackwell und gesungen von Elvis Presley. Diese Nummer, diese Version, die kam aus dem Jahr 1974. Nun zu dem Song, der den eigentlichen Anstoß zu dieser Sendung gegeben hat. Es gibt momentan zwei relativ merkwürdige Figuren in der Musiklandschaft. Der eine, der heißt DJ Bobo, der kommt aus der Schweiz. Und der andere, der heißt DJ Ötzi und der ist meines Wissens nach Österreicher. Da singt dieser DJ Ötzi ein Lied, was dann in der Folge in allen möglichen Fußballstadien gesungen und gespielt wird und alle Leute grölen mit. Und dieses Lied hat eine verdammt lange Geschichte. 1962 geschrieben von Bruce Channell mit einem erinnerungswürdigen Mundharmonika-Solo im Original. Das hat wiederum Delbert McClinton gespielt. Delbert McClinton, Rhythm and Blues-Sänger mittlerweile, der immer noch unterwegs ist, in Nashville, Tennessee lebt und durch die USA tourt und bestimmt lange nicht mehr in Europa war. Aber irgendwann, 1962, 63, war er in Europa, in England nämlich ganz genau, und traf dort auf die Beatles. Bruce Channell und seine Band, die waren mit den Beatles auf Tournee und John Lennon geht zu Delbert McClinton und sagt, zeig mir doch mal diese Sache mit der Mundharmonika. Und nun hören sie sich Beatles-Songs aus den Jahren 63, 64 an. Da gibt es einige mit Mundharmonika und die klingt dann eben von John Lennon so gespielt, wie Bruce Channell sie auf diesem Lied spielt. Das Lied heißt Hey Baby. Hey Baby selbst ist diverse Male gecovert worden, nicht nur von diesem DJ Ötzi. Anne Murray hat den Song gesungen, Juicy Newton, Joe Stampley, Brian Poole und die Tremolos auch. Hier also das Original von Bruce Channell aus dem Jahr 1962. Hey Baby. I'm gonna make her mine, oh mine. Up there beyond the skies, but it's been a long, long, long, long, long, long, long time coming. But people, let me tell you, a change is gonna come. Oh yes it is, oh yes it is, oh yes it is. Then I'll go to my brothers, I say, brothers, help me please. But my brothers, they wind up knocking me right down, down on my knees. There was times when I thought I wouldn't last for long. Now I know I'm able to carry on. Been a long, long, long, long, long, long, long, long time coming. But people, let me tell ya, a change has gotta come. Oh yes it is, oh yes it is, oh yes it is. There's been love, there's been tears, there's been joy, there's been sorrow. Sometimes I thought there'd never be a tomorrow. It's been a long, long time coming. But I'm here to tell ya, a change is gonna come. Solomon Burke und A Change Is Gonna Come, ein Hit für Solomon Burke, der übrigens eine neue CD aufgenommen hat, die demnächst erscheinen wird. Ein Hit für Solomon Burke aus dem Jahr, wann war es, 87, geschrieben hat den Song natürlich Sam Cooke. der Mann, der 1964 in Los Angeles einen tragischen Tod starb, weil er ermordet wurde, weil eine Dame, eine Concierge aus einem Hotel dachte, er wolle sie überfallen, beziehungsweise einige sagen auch, sie dachte, er wolle sie vergewaltigen und ihn umbrachte. Sam Cooke hat viele, viele Songs geschrieben. Twist in the Night Away, Sweet Soul Music. Das war er. Und Having a Party, Cupid, Bring It On Home To Me, Another Saturday Night, Chain Gang. Und so weiter und so fort. Und ist viele Male gecovert worden. Und hören Sie sich zum Beispiel Rod Stewart an oder Otis Redding, dann weiß man, welchen Einfluss Sam Cooke gehabt hat. Und nicht zuletzt natürlich auch auf Solomon Burke, wie man eben gerade hörte. Der nächste Song, von diesem Song gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Die eine ist von Dinah Ross und den Supremes und die andere, die wäre von Phil Collins aus dem Jahr 1963. Der Song ist komponiert von dem Autoren-Trio Brian Holland, Lament Dozier, Eddie Holland, die wiederum zig Lieder geschrieben haben, die in den Charts, aber eben nicht nur in den Charts gelandet sind. Die Four Tops haben diesen Song gesungen, Kate Taylor, Graham Parker und viele, viele mehr. Der Song, der heißt, wir spielen das vorweg, die Nummer von, die Version von Dinah Ross und den Supremes, vielleicht deswegen, weil Dinah Ross gestern Abend in Bonn gewesen ist und ein einziges Konzert in der Bundesrepublik gegeben hat. Wir spielen also dieses Lied im Original. You Can't Hurry Love, Dinah Ross und die Supremes. I need love, love to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said, can't hurry love. No, you just have to wait. She said, love don't come easy. It's a game of give and take. Can't hurry love. No, you just have to wait. You gotta trust, give it time. No matter. You Can't Hurry Love, Dinah Ross und die Supremes. Der nächste Song ist gecovert worden von den Beach Boys, von America, von Bobby Womack und von einer Band namens Colorado. Darüber hinaus von George Benson, Melanie, den Seekers, José Feliciano, Bill Blacks Combo. Bill Black, das ist der ehemalige Bassist von Elvis gewesen, und Barry McGuire. Der Song, der heißt California Dreamin'. Geschrieben haben ihn John Phillips und Michelle Phillips, das Ehepaar von The Mamas and The Papas. Sie haben es geschrieben, als sie in New York waren. Es regnete und sie sich zurücksehnten nach Kalifornien. Das war im Jahr 1966. Das Komische an dieser Version, die wir gleich hören werden, ist, dass sie gesungen wird von John Phillips selbst, also nicht von den Mamas und den Papas, die sich dann getrennt haben. Michelle Phillips wurde zur Schauspielerin, Mama Cass starb und John Phillips machte mehr oder weniger musikalisch weiter und konnte allerdings nicht dort anknüpfen, wo er mal mit den Mamas und den Papas gewesen ist. Also, das Merkwürdige ist, dass diese Version John Phillips gleich selbst singen wird, und zwar auf einem Album, auf einer CD, die im letzten Jahr erschienen ist, die Phillips 66 heißt. John Phillips ist vor gut einem Jahr gestorben, vor einem Jahr und ein paar Monaten, und posthum ist eine CD erschienen, und der erste Track auf dieser CD ist eben dieser Song, den er mit seiner Frau damals komponiert hat, California Dreaming. Und das Merkwürdige daran ist, dass dieser Song völlig anders klingt in dieser neuen Version von John Phillips und auch eine ganz andere Bedeutung bekommt. Der Chor, die singen California Dreaming, der wird in Spanisch gesungen von Mexikanern. Das heißt also, die, die hinter dem Zaun, hinter der Grenze sind und sich nach Kalifornien, ins reiche Amerika, wenn man so will, träumen. Also, California Dreamin' und John Phillips. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in L.A. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church I passed along the way. I got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the cold. He knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. Curtis Ousley heißt der Mann, besser bekannt als King Curtis von einer Live-LP. Das hat man ja wohl gehört. Aus dem Jahr 1972 mit dem Titel Live at the Fillmore West, also in San Francisco, in dem Laden von Bill Graham aufgenommen. 1972. Und der Song, das ist auch klar, Watershed of Pale, geschrieben von Keith Reed und Gary Brooker und damit Brockle Herman. Gary Brooker spielt den Song, wenn er zum Beispiel in der All-Star-Band von Ringo Starr ist, heute immer noch. Und noch ein paar Worte zu dieser Platte von King Curtis. King Curtis übrigens wurde in New York erstochen. Ein paar Jahre später, aber noch ein paar Worte zu dieser Platte. Auf dieser Platte sind 9 Titel und 2 von diesen 9, nur 2, sind gerade mal von ihm geschrieben, nämlich der Memphis Soul Stew, der ist von King Curtis oder Curtis Ousley geschrieben, und die Soul Serenade. Andere Songs, die er auf dieser LP gespielt hat, waren Songs von Jerry Butler, I Stand Accused, von Buddy Miles, Changes, von Bobby Gentry, Ode to Billy Joe, von Jerry Jeff Walker, Mr. Bojangles, zu diesem Song kommen wir noch, und von Stevie Wonder, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, und Whole Lotta Love von Jimmy Page und Robert Plant ist auch noch dabei. Zu einem Song, den Carole King geschrieben hat, und zwar alleine, nicht mit ihrem Songschreiberpartner Gary Goffin, mit dem sie viele Songs geschrieben hat. Nein, diesen Song hat sie alleine geschrieben, und dieser Song war ein Hit für sie und ein Hit für James Taylor. Und dann kann es nur You've Got a Friend sein. Wir hören die Version von einem Mann namens Donny Hathaway. Donny Hathaway Live hieß die LP aus dem Jahr, na, steht es auf der Schallplatte drauf, aus dem Jahr 1971, und auf dieser Platte von Donny Hathaway auch einige andere Coverversionen. Zum Beispiel der Song Jealous Guy von John Lennon oder What's Going On von Marvin Gaye. Aber wir hören You've Got a Friend, geschrieben von Carole King und hier gesungen eben und gespielt mit seiner Band von Donny Hathaway. And you need some love and care, and nothing is going right. Close your eyes and think of me. Even your darkest night, you just. Oh,

im Jahr 1988. Der kam damit in die US-amerikanischen Popcharts und natürlich vor einigen Jahren von den Fugees. Und wissen Sie was? Dieser Song eben, diese Version von, natürlich von Roberta Flack, die ist nicht mal das Original gewesen. Roberta Flack hatte ihren ersten Hit 1972 mit The First Time I Ever Saw Your Face. Dann stand ein junger Mann auf der Bühne, auf den kommen wir nach den Nachrichten, weil der Song ein wenig länger ist. Dann stand also ein junger Mann auf der Bühne und eine Dame namens Lori Lieberman sah diesen jungen Mann und ging zu den Songschreibern Charles Fox und Norman Gimbel und erzählte denen von dem Auftritt dieses jungen Mannes und dieses ganz bestimmten Songs, denn Killing Me Softly with His Song war so eine Art Antwortsong. Und diese beiden Herren, Charles Fox und Norman Gimbel, setzten sich hin und schrieben dieses Lied, Killing Me Softly with His Song. Und Lori Lieberman nahm dieses Lied auf, hatte damit keinen Hit, aber im Jahr 1973 kam Roberta Flack mit diesem Song in die Charts. Und diese Version von dem Lied von ihr, von Roberta Flack, ist immer noch die allerbeste, die es von diesem Song gibt. Noch eins dazu, wir hörten vor Roberta Flack Donny Hathaway. Das ist insofern ganz interessant, weil Roberta Flack wiederum zwei LPs, soweit ich weiß, mit Donny Hathaway zusammen gemacht hat. Ob sie ein Paar waren, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall waren sie befreundet. Und jetzt haben wir noch ein paar Sekunden bis zu den Nachrichten. Und nach den Nachrichten hören wir dann der Song, auf den Killing Me Softly with His Song komponiert worden ist. Und natürlich ist dieser Song auch vor kurzem gerade eben gecovert worden von Madonna. Bis gleich. Tschüss.